Der versiegelte Engel von Nikola Ljeskov. Gelesen von Schalkmar. Viertes Kapitel. Die Brücke, die wir auf 7 Granitjochen bauten, war schon weit über das Wasser hinausgewachsen. Und im Sommer des 4. Jahres begannen wir, die eisernen Ketten über die Pfeiler zu spannen. Da wurden wir aber in unserer Arbeit etwas aufgehalten, als wir die Kettenglieder nach ihrer Größe aneinander passten und mit stählernen Nieten zusammenfügten, zeigte es sich, dass viele Bolzen zu lang waren und dass man sie abschneiden musste. Aber jeder dieser Bolzen war eine englische Stahlstange und in England hergestellt, aus härtestem Stahl gegossen und stark wie der Arm eines erwachsenen Mannes. Man konnte diese Bolzen nicht glühen, weil der Stahl darunter gelitten hätte, und kein Instrument griff den Stahl an. Da fand plötzlich unser Schmied Maroy ein Mittel. Er verklebte den Bolzen an der Stelle, wo man ihn abschneiden musste, mit dicken Wagenteer, den er mit Sand bedeckte, steckte dann das ganze Stück in den Schnee, streute Salz herum und drehte und wendete es. Dann zog er es mit einem Ruck heraus, glühte es, und wenn er dann mit dem Hammer draufschlug, sprang es auseinander, wie man eine Wachskerze mit der Schere durchschneidet. Alle die Engländer und Deutschen kamen, um die schlaue Erfindung unseres Marois zu sehen. Sie schauen und schauen. Plötzlich lachten sie, sprechen zuerst untereinander in ihrer Sprache und sagen in unserer Sprache: »So, Russ, bist ein tüchtiger Kerl. Verstehst gut Physik.« Aber was für eine Physik konnte unser Maroi schon kennen? Er hatte ja von der Wissenschaft keine Ahnung und tat nur, wie ihn Gott erleuchtete. Aber unser Beeman, Ivanov, brüstete sich damit. So war es nach den beiden Seiten schlecht. Die einen glaubten an die Wissenschaft, von der unser Maroi nicht das Geringste wusste, und die anderen aber sagten, dass Gottes Segen über uns sichtbar Wunder wirke, von denen wir niemals etwas sahen. Und das Letzte war für uns schlimmer als das Erste. Ich erklärte ihnen eben, dass Beeman Ivanov ein schwacher Mensch und ein Prahler war. Und jetzt muss ich erklären, weshalb wir ihn doch in unserer Gesellschaft duldeten. Er fuhr für uns in die Stadt, um Lebensmittel zu holen und besorgte die notwendigen Einkäufe. Wir schickten ihn auf die Post, um Geld und die Pässe heimzuschicken und die neuen Pässe wieder abzuholen. Er erledigte eine solche Angelegenheit und war uns, die Wahrheit zu sagen, in dieser Beziehung sogar sehr nützlich. Ein wirklich würdiger altgläubiger Maid natürlich, diese Eitelkeiten, und flieht den Verkehr mit den Beamten, von denen wir außer Ärger nichts hatten. Beeman aber freute sich über diese Eitelkeiten und hatte in der Stadt auf dem anderen Ufer eine sehr ausgebreitete Bekanntschaft. Händler, Herrschaften, mit denen er in unseren Geschäften in Berührung kam. Alle kannten ihn und hielten ihn für den Ersten bei uns. Natürlich lachten wir darüber, aber er liebte es sehr, mit den Herrschaften Tee zu trinken und groß daherzureden. Sie nennen ihn unseren Ältesten und er lächelt nur und in seinem Innersten schmeichelt es ihm. Mit einem Wort Hohlheit. So kam unser Beeman auch zu einer nicht unwichtigen Persönlichkeit, die eine Frau aus unserer Gegend hatte. Sie war ebenfalls redselig und hatte irgendwelche neue Bücher über uns gelesen, in denen wir wissen nicht, was alles über uns geschrieben stand. Auf einmal erklärte sie, ich weiß nicht, wie es ihr in den Sinn kam, dass sie die Altgläubigen sehr liebe. Das war eine ganz wundersame Sache. Nun, sie liebt uns halt, und so oft Beeman wegen irgendetwas zu ihrem Manne kommt, lässt sie ihn sofort sich niedersetzen, traktiert ihn mit Tee und erfreut sich darüber und setzt ihr seine Geschichten vor. Einem solchen Weibergeschwätz erzählt er ihr, was wir Altgläubige für Menschen wären. Wir seien wie die Heiligen, rechtschaffen und gesegnet. Und unser Großsprecher schlägt die Augen nieder, legt den Kopf auf die Seite, streicht sich den Bart und sagt nur süßlich: Ja, Gnädige, wir halten eben das väterliche Gesetz und sind so, dass wir das Herkommen beobachten und einer für den anderen über die Reinheit der Sitten wacht. Mit einem Wort, er sagte lauter Dinge, die durchaus nicht zum Gespräch mit einer weltlichen Frau gehören. Und denken Sie sich nur, sie interessiert sich dafür. Ich habe gehört, sagt sie, dass sich Gottes Segen sichtbar bei euch offenbart. Und er bestätigte sie sofort. Nun ja, Mütterchen, antwortete er. Er offenbart sich, ganz sichtlich offenbart er sich. Sichtlich? Sichtlich, sagt er. Gnädige, sichtlich, gerade dieser Tage hat einer unserer Leute den mächtigen Stahl wie ein Spinngewebe durchschnitten. Die Gnädige klatscht vor Überraschung in die Hände. Ach, sagt sie. Wie interessant. Ich glaube an Wunder und ich liebe sie schrecklich. Wissen Sie, sagen Sie, bitte sagen Sie Ihren Altgläubigen, sie mögen beten, dass Gott mir eine Tochter schenke. Ich habe 2 Söhne und möchte unbedingt eine Tochter. Ist das möglich? Ja, das ist möglich, antwortet Beeman. Warum nicht? Es ist sehr wohl möglich, nur ist es in solchen Fällen notwendig, dass sie für die Öllämpchen opfern. Schön, seien Sie guten Mutes, ich werde es ausrichten. Beeman erzählte uns natürlich davon nichts, aber der Gnädigen wurde eine Tochter geboren. Nun war sie vor Freude außer sich und ließ gleich nach der Geburt unseren Hohlkopf rufen. Sie feiert ihn, als ob er selbst der Wundertäter wäre, und er nimmt alles hin. So leichtfertig wird ein Mensch, sein Verstand verdunkelt sich und sein Gefühl erstarrt. Nach einem Jahr hatte die Herrin wieder eine Bitte an unseren Gott, dass nämlich ihr Mann ihr ein Landhaus mieten solle. Und wieder geht es nach ihrem Wunsch. Und Beeman verwendet das Geld, das sie für Kerzen und Öl spendete, wie er es für zweckmäßig hielt. Zu uns gelangt aber nicht. Und tatsächlich ereigneten sich unerklärliche Wunder. Der älteste Sohn der Gnädigen war in der Schule der größte Taugenichts und ein fauler Schlingel, der nichts lernen wollte. Als sie zum Examen kam, ging sie zum Beeman und beauftragte ihn zu beten, dass ihr Sohn in die andere Klasse versetzt werde. Beeman sagte, das ist eine schwere Sache. Ich muss alle meine ganzen Leute die Nacht über beim Gebet zusammenhalten, damit sie bei Kerzen bis zum Morgen flehen. Aber sie besteht auf ihren Willen und händigt ihm 30 Rubel ein. Betet nur. Und was denken Sie? Ihr nichtsnutziger Sohn hat ein solches Glück, dass man ihn in die nächste Klasse versetzt. Die Gnädige kommt fast von Sinnen darüber, dass Gott ihr solche Gefälligkeiten erweist. Sie gibt ihm einen Auftrag auf Auftrag, und er hat schon bei Gott für sie Gesundheit erwirkt, eine Erbschaft, einen hohen Rang für ihren Mann und so viele Orden, dass sie auf seiner Brust keinen Platz mehr finden und eh einen, wie man sagt, in der Tasche trägt. Es war einfach ein Wunder, aber wir erfuhren nichts davon. Es kam jedoch die Zeit, wo alles offenbar wurde und ein Wunder das andere ablöste. Ende des 4. Kapitels, gelesen von Schalkmar.